Dialoge Seite 78. Um unser ganzes System in einem Satz zusammenzufassen: Die Revolution wird im Staate einerseits durch den Terror der Anarchie, andererseits durch den Bankrott und schließlich durch den allgemeinen Krieg im Zaume gehalten. Du kannst bereits sehen, welche bedeutende Rolle in der modernen Politik die Kunst des Wortes zu spielen berufen ist. Ich bin weit davon entfernt, die Presse zu unterschätzen, und werde mich nach Bedarf auch der Rednerbühne bedienen.